Und auch dem Mann mit dem Fisch, als er erzürnt wegging. Da meinte er, wir würden ihm nicht den Lebensunterhalt bemessen. Dann rief er in den Finsternissen, es gibt keinen Gott außer dir, preis sei dir. Gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten.